Skavell zeigt in der heutigen Sendung die Arbeit einer kleinen englischen Plattenfirma, die mit ihren Veröffentlichungen in den letzten 10 Jahren vielen später berühmten Bands zur Karriere verholfen hat. Gruppen wie Primal Scream oder Oasis begannen bei diesem kreativen Label, bei Creation. Observe and act with clarity. Times mit Lundy Blue, eine sehr originelle Coverversion für New Order's Blue Monday, The Times and a Band bei dem Creation Label. Oscar Wilde bemerkt in seinem Werk Lady Windermere's Fächer, Ideale sind gefährlich, Realitäten sind besser, sie verwunden, aber sie sind besser. Dick Reed und Alan McGee gründeten 1984 das Indie-Label Creation Records mit einem 1000 Pfund Darlehen. Sie begannen ihre Laufbahn mit gefährlichen Idealen, dem Traum von Unbestechlichkeit, Authentizität, Aufrichtigkeit und vor allem Unabhängigkeit. Vor einiger Zeit standen sie vor der Wahl, pleite zu gehen, so wie Factory Records oder sich Major Company kaufen zu lassen. mit ihrem Rücken zur Wand unterschrieben sie den Vertrag, aber sie bekamen die Garantie der absoluten künstlerischen Freiheit. Tja, Realitäten verwunden, aber sie sind besser. Creation lebt weiter und ist immer noch einer der bedeutendsten Labels unserer Zeit. Biff Bang Pow und I See the Sun, Biff Bang Pow, die Band, in der Dick Reed und Alan McGee selber spielten. Deshalb wurde das Label erst gegründet, um ihre eigenen Platten herauszubringen. Bis sie feststellten, dass Biff Bang Pow eine der erfolgloseren Creation-Produkte waren. Und nachher konzentrierten sie sich auf den Zustrom von Bands, die inzwischen unter der Obhut von Creation waren. Alan McGee war früher ein Schaffner bei der englischen Eisenbahngesellschaft. Dick Reed hatte ein abgeschlossenes Politikstudium. Dennoch wurden sie enge Freunde, und zwar durch ihre gemeinsame Leidenschaft zur Musik. Indie-Labels gibt es natürlich wie Sand am Meer. Sie kommen und gehen. Creation bleibt bestehen. Was ist das Creation-Geheimnis? Darüber sprach ich mit Dick Reed. Determination and sticking to our original ideals, really. I guess of putting the music first. Das Geheimnis ist unsere Entschlossenheit. Wir sind unseren ursprünglichen Idealen treu geblieben. Die Musik kommt an erste Stelle. Das ist das Rätselslösung. Wir legten nie Wert auf ein Luxusbüro oder auf große Gehälter. Als die Firma gewachsen ist, mussten wir schon Leute fest anstellen. Inzwischen haben wir 20 Angestellte. Am Anfang waren es wirklich nur wir beide. Die Musik kam immer zuerst und das Geschäft war eine zweitrangige Überlegung. Das hatte natürlich schon seine Konsequenzen. Which has had its consequences also. She. House of Love mit Shine On aus dem Jahre 1987. The House of Love war der Inbegriff des sogenannten Creation Sounds Mitte der 80er Jahre. Wimmelnde Gitarren, zarte, feine Gesang. Es war, als ob die Creation Bands auf der Suche nach dem perfekten, aber zerbrechlichen Song waren. Creation entstand aus einem künstlerischen Loch. New Romantic und Positive Punk hatten schon ausgedehnt. Die Tanzrevolution kam erst 1988. Creation Bands suchten nach einer Erweiterung der Punk-Ethik. Punk hatte die einfachen, ursprünglichen Rock'n'Roll-Farben wiederentdeckt. Die Creation Bands wollten das Feeling zwar behalten, aber auch ergänzen, ohne auf die Progressive-Rock-Exzesse der 70er Jahre zurückzugreifen. Dazu Dick Reed. Wir blickten zurück, um nach vorne schauen zu können. Wir waren nicht bewusst auf der Suche nach was Bestimmten, aber viele Creation-Künste sind damals auf 60er Jahre Psychedelia abgefahren. Wenn man mit der Musikszene unzufrieden ist, dann wird man praktisch dazu gezwungen, woanders zu schauen, um endlich mal Musik zu finden, die einen wirklich mitreißt. Viele Leute sind durch 70er Jahre Punk dazu gekommen, die Rock'n'Roll-Vergangenheit zu erforschen. Sie entdeckten dadurch Garagenpunk und Psychedelia-Musik. Wir wollten nie ein Label für Spezialisten sein. Wir hassten sogar den Begriff Indie. Wir empfanden das Wort als abwertend, weil es für viele Leute zweitklassig oder amateurhaft bedeutete. Das war nie unser Ziel, obwohl nicht alle Produktionen erstklassig waren, wegen des niedrigen Etats. Es gab aber Musiker auf anderen Labels, die absichtlich primitiv klangen. Sie hatten vielleicht 1000 Pfund zur Verfügung und gaben nur 100 Pfund davon aus. Wir waren das absolute Gegenteil. Wir gaben unseren letzten Pfennig für Creation-Produktionen aus. Wenn das die Independent Ethik ist, dann sind wir ein Indie-Label. If that's an independent ethic, then that's still our ethic. Down. There's so much nervousness, 'cause no one takes you serious. Das war die Single, die The Jesus and Mary Chain berühmt machte, Upside Down, ihre Debüt-Single. Und The Jesus and Mary Chain war die erste wichtige Entdeckung des Labels, obwohl man die Glasgow-Gruppe eher im Nachhinein als bedeutend betrachtet. Man nahm die Gruppe oft nicht ernst und vermutete, dass sie nur eine kurzlebige Modeerscheinung wäre. Dazu Jim Reid von The Jesus and Mary Chain. People were saying that and we didn't understand why. We always thought it was an insult, you know. We das sagten die Leute immer. Das verstanden wir nie und empfanden es als eine Beleidigung. Man hielt uns für eine Eintagsfliege, weil wir mit Geräuschen arbeiteten. Man fragte uns, was werdet ihr bloß in 5 Jahren machen? Wir sagten, wir werden Platten machen. Wir hatten immer richtig gute Songs. Wenn man einen Song schreiben kann, geht es mit der Karriere ewig weiter. Wenn niemand die Songs hören will und wir keinen Plattenvertrag mehr haben, werde ich trotzdem noch in 20, 30 Jahren Songs schreiben. If I don't, I'll still be writing songs in 20, 30 years' time. The Boo Radleys mit dem Titel Lazarus. The Boo Radleys, einer der innovativsten Bands unserer Zeit. Die Liverpooler haben zwar bisher keinen großen kommerziellen Erfolg gehabt, aber sie fühlen sich mit dem Creation-Label stark verbunden. Dazu Martin Kaur von The Boo Radleys. You know, I'm really proud that I'm on Creation Records because it does mean an awful lot to me. Ich bin sehr stolz, bei Creation zu sein. Schon seitdem ich 17 bin, bedeutet mir das Label sehr viel. Sie bringen schon Platten raus, die mir nicht gefallen, aber ich freue mich über jeden Erfolg, weil Dick und Alan ihr ganzes Leben in Creation investiert haben und haben sich sogar damit krank gemacht. Ich würde jede Creation-Band verteidigen, ob ich sie mag oder nicht. Creation ist wie eine Familie. Man mag seine Schwester vielleicht nicht, aber wenn man sie verprügeln würde, würde man schon versuchen einzuschreiten. Creation-Mitarbeiter sind Musikliebhaber. Die meisten Plattenfirmenmenschen könnten genauso gut Würstchen oder Kerzen verkaufen. Creation würden am liebsten ihre Platten verschenken. Al McGee geht zu einem Konzert, ist von einer Band begeistert. Sie bekommen dann einen Vertrag von ihm, weil er sie liebt, unabhängig davon, ob sie Platten verkaufen werden. Creation ist kein richtiges Geschäft. It's not a great business. We are unified in on one accord. Because together we got power. Apart we got power. Today on this program you will hear gospel and rhythm and blues and jazz. All those are just labels. We know that music is music. Primal Scream and Come Together von dem Screamadelica-Album aus dem Jahre 1991. Creation haben also keinen Sinn für das konventionelle Musikgeschäft. Ihre Künstler haben absolute künstlerische Freiheit. Das Label schätzt Authentizität. Dennoch ist Primal Scream bei dem Label ihre erfolgreichste Band, eine Gruppe, die ich immer für absolute Opportunisten gehalten habe. Dazu Dick Reed. I don't think there's anything opportunist about them at all. Ich halte sie nicht im geringsten für opportunistisch. Naja, ich stehe ihnen natürlich sehr nah. In der Anfangsphase schliefen sie bei mir auf dem Fußboden. Ich war damals ihr Tourmanager. Im Tourbus hörte man schon damals ständig The Stooges, The Stones, Phil Spector, The Beach Boys, Shangri-Las. Und sie hörten Dance- und Hip-Hop-Musik schon Jahre, bevor es mit Acid House losging. Sie schreiben immer richtige Songs. Man könnte ihre Songs immer auf akustische Gitarre spielen. Und sie würden gut klingen, sogar das Screamadelica-Material. Wenn sie opportunistisch wären, hätten sie nicht gerade ein Rolling Stones beeinflusstes Album gemacht. Primal Scream zelebrieren Musik. Sie glauben nicht an Innovation aus reinem Selbstzweck. Manche Creation Bands wie My Bloody Valentine sind aus Prinzip innovativ. Das machen sie auch sehr überzeugend. Aber Primal Scream machen Musik, weil sie Musik lieben, nicht um innovativ zu sein. But Primals, no, they make music for music's sake. My Bloody Valentine mit dem Titel Soon von dem Album Loveless 1991. Creation Records als eine Firma hat manchmal unseriös gewirkt. Während der Acid House-Ära waren Creation-Mitarbeiter und Bands oft bei Raves und wurden für ihren Drogenkonsum berühmt. Alan McGee konnte nicht von mir interviewt werden, weil er einen kompletten emotionellen und körperlichen Nervenzusammenbruch erlitten habe. Die Hintergründe kennen wir nicht, aber er ist bekannt für seine hedonistischen Tendenzen. Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums des Labels fand im Sommer ein Konzert in der Royal Albert Hall in London statt unter dem ironischen Titel Undrugged, also drogenfrei. Die Party danach hieß wiederum Drugged. Hat die Arbeit manchmal unter der dauerhaften Partystimmung gelitten? Verloren sie die eine oder andere große Band wie The House of Love oder My Bloody Valentine wegen der unprofessionellen Herangehensweise? Dick Reed. That's not the case with either of those. I mean, House of Love. Es stimmt überhaupt nicht, weder bei The House of Love noch bei My Bloody Valentine. Mit The House of Love war es ihre und unsere gemeinsame Entscheidung, dass sie uns verlassen sollen. Es war klar, dass wir ihr zweites Album nicht finanzieren konnten. Sie gingen also zu einer Major Company und wir blieben erstmal ihr Manager. Was My Bloody Valentine betrifft, hatten wir uns gegenseitig fertig gemacht, wegen der teuren Loveless-Produktion. Es war ein sehr traumatisches Erlebnis, aber mit Hedonismus hatte es nichts zu tun. Wir konnten uns zum Schluss gar nicht ansprechen, weil das Verhältnis so schlecht war. Wir gingen wegen des Albums fast pleite. Ich bedauere das traurige Ende, weil sie so talentiert sind. Es hätte niemandem was genützt, die Zusammenarbeit fortzuführen. Ich brauchte lange, bevor ich mir das Album überhaupt anhören konnte. Inzwischen kann ich das schon hören. I can listen to it now in retrospect. But... Star Sign von der Teenage Fan Club aus Schottland und sie kommen genauso wie Alan McGee aus Glasgow. Und das war ein Stück von ihrem inzwischen legendären Bandwagon-esque-Album 1991. Bei dem eben erwähnten Konzert in Royal Albert Hall in London konnte Alan McGee nicht dabei sein, weil er zu krank war. Dafür schickte er seinen Vater auf die Bühne, um Oasis aus Manchester anzukündigen. Der Vater sagte: Alan hat mich darum gebeten, euch mitzuteilen, dass Oasis der beste Grund sei, um 1994 noch an Rock'n'Roll zu glauben. Noel Gallagher, der Songschreiber von Oasis, erzählt die Vorgeschichte. It's fate, you know, it's like with, I mean, the whole way we got signed in that club in Glasgow when Alan McGee missed his train and he just... Es ist alles Schicksal. Alan McGee verpasste seinen Zug, er ging an den Trinken in Glasgow und zwar da, wo wir zufällig auftraten. Er hatte uns noch nie gesehen und wir wussten nicht, dass er da war. Als wir von der Bühne kamen, fragte er uns, wollte er einen Vertrag haben. Wir hatten nicht mal einen Manager. Es war Schicksal, dass er an dem Abend da war. Genauso sehr schicksalhaft war es, wie wir Supersonic und die B-Seite Take Me Away in einem Tag schrieben, ohne groß nachzudenken. Es war die Debüt-Single und damit kamen wir gleich in die Charts. Alles Schicksal. Alan McGee war der erste Musikbranchenmensch, den wir kennenlernten. Wir hatten noch nie A&R-Leute getroffen und hatten nicht mal Demokassetten verschickt. Er sagte, wir seien die beste Band, die er seit 5 Jahren gesehen hätte. Wir dachten, wenn er sowas sagt, dann müssen wir ziemlich gut sein. Alles, was er bisher prophezeit hat, ist in Erfüllung gegangen. Alles, was wir bisher versprochen haben, haben wir auch eingehalten. Es herrscht ein absolutes Vertrauensverhältnis zwischen uns. Er mischt sich nicht ein. Wir stecken Demos in seinen Briefkasten und er ruft mich um 5 Uhr morgens an und schreit, du wirst ein verdammter Millionär werden. Ich sage, okay, dann werde ich ins Haus neben dir einziehen. Going, no man, you're gonna be a fucking millionaire, man. Yeah, cool. I'm like, yeah, I'll come live next door to you. Oasis mit ihrer Debütsingle Supersonic. Oasis ist das Hype-Thema 1994. Ganz London redet von ihnen. Und nicht nur wegen der Musik. Oasis benehmen sich nämlich wie The Who vor 20 Jahren. Ich war Augenzeuge. Ich wohnte im selben Hotel wie Oasis. Inzwischen haben sie ein Hausverbot in dem Rock'n'Roll Hotel Londons. Eine Errungenschaft, wenn auch eine etwas peinliche Errungenschaft. Creation haben Off-Bands unter Vertrag genommen zu einem Zeitpunkt, als niemand sich für sie interessiert hat. Oasis waren völlig unbekannt. Primal Scream bauten sie auch aus dem Nichts auf. Bob Mould's Sugar war ohne Vertrag, nachdem Mould's Solo-Karriere nach Huskadoo gescheitert war. Mould's Karriere gedeiht jetzt wie noch nie zuvor. Und Sugar sind an dieser Stelle zum Schluss der Sendung das symbolische Beispiel dafür, dass Creation nicht nur ein britisches Label ist, obwohl Creation als das englische Indie-Label der 80er Jahre in die Geschichte eingehen dürfte, das Label, das der Sound einer ganzen Generation prägte. Am Mikrofon war Paul Baske, hier ist jetzt Sugar mit dem Titel A Good Idea von dem Album Copper Blue von 92. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Sie hörten eine Sendung von Paul Baskerville.